Die Indiengasse, die die Veröffentlichung des Falles Sir Roger Thornton brachte, erschien heute um volle 3 Stunden später als sonst. Ja, ein seltsamer und schreckenerregender Zwischenfall trägt Schuld an der Verzögerung. Mr. Birandranath, der Redakteur des Blattes, und 2 Unterbeamte sind aus dem Arbeitszimmer spurlos verschwunden. Hallo. Der violette Tod. Die Indien-Gazette. Hallo. Radio Budapest. Der violette Tod. Rätselhafter Fall Thornton. Achtung. Hallo. Achtung. Berlin. Achtung. Berlin. Was ist mit Thornton? Hallo. Radio Moskau. Hallo. Hallo. Der violette Tod. Hallo. Der violette Tod. Hallo. Furchtbar. Hallo. Der violette Tod. Hallo. Hallo. Radio Rom. Hallo. Eine neue Sintflut. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo.